Froschmädchen. Nein, wie pünktlich. Und Sie, Frau Doktor, ach, bitte nehmen Sie Platz, ja? Nein, was haben Sie für ein entzückendes Kompliment. Oh Gott, wo haben Sie denn das gekauft? Wie? Ach, wie billig. Frieda, bringen Sie den Kaffee rein, ja? Heute ist Kaffeezeit bei Tante Lienchen. Heute meckern sich die Tanten satt. Prost, die Kaffeeschwester und Cousinchen. Prost, dass wer noch was zu meckern hat. Meckern, das gehört zur Kaffeestunde. Jede weiß das Neueste aus der Stadt. Alle Tanten singen in der Runde. Prost, dass wer noch was zu meckern hat. Wie sie schnattern, wie sie plappern, wie sie gackern, wie sie sabbern ohne Ende, wie es fort und wie es stöhnt. Wie sie hecheln, wie sie röcheln, wie sie hetzen, wie sie petzen, wie sie Naserüpfen schimpfen, wie es glüht. Heute ist Kaffeeklatsch mit Tante Lienchen. Heute meckern sich die Tanten satt. Prost, die Kaffeeschwester und Cousinchen. Prost, dass wer noch was zu meckern hat. Heute ist Kaffeeklatsch bei Tante Lienchen. Heute meckern sich die Tanten satt. Große Kaffeeschwester und Cousinchen. Hoch die Tassen, hoch die Tassen, hoch die schönen Untertassen. Wer noch was zu meckern hat, meckern, das gehört zur Kaffeestunde. Jede weiß das Neueste aus der Stadt. Alle Tanten singen in der Runde. Hoch die Tassen, hoch die Tassen, hoch die schönen Untertassen. Wer noch was zu meckern hat. Wie sie schmattern, wie sie plappern, wie sie gackern, wie sie sabbern ohne Ende, wie es fort und wie es stöhnt. Wie sie hecheln, wie sie röcheln, wie sie heizen, wie sie petzen, wie sie handeln, wie sie schäffeln, wie es klönt. Heute ist Kaffeeklatsch bei Tante Lienchen. Heute meckern sich die Tanten satt. Prost, die Kaffeeschwester und Cousinchen. Hoch, die Tassen hoch, die Tassen hoch, hoch, hoch. Wie sie hecheln, wie sie röcheln, wie sie hetzen, wie sie petzen, wie sie Naserüpfen schimpfen, wie es klönt. Heute ist Kaffeeklatsch mit Tante Lienchen. Heute meckern sich die Tanten satt. Und da habe ich mit der Frau Doktor, hier kam ich. Dann sagte sie mir, dass sie mich. Heute ist Kaffeeklatsch mit Tante Lienchen. Heute meckern sich die Tanten satt. Prost, die Kaffeeschwester und Cousinchen. Hoch die Tassen, wer noch was zu meckern hat.